Polizeidienst ausschieden, war selbstverständlich. Außerdem erwartete sie eine empfindliche Strafe. Auch um den blauen Udo hatte man sich inzwischen gekümmert. Beim Verhör im Präsidium legte er ein umfassendes Geständnis ab. TKKG hatten also dank ihrer Wachsamkeit für viel Aufklärung gesorgt. Die Bankraubbeute war sichergestellt und zwei ehemalige Kripo-Beamte, die diese Bezeichnung nicht verdienten, waren entlarvt worden. Endlich Friede, Freude, Eierkuchen? Weit gefehlt. Denn, wie schon gesagt, mit der Bankraubbeute hatte es noch etwas auf sich. Auch dabei ging es um Rache. Um Rache wegen menschlicher Enttäuschung. Am frühen Nachmittag dieses Freitags wartete nämlich der 83-jährige ehemalige Fabrikbesitzer Robert Krämer auf seinen Besucher, auf den Schauspieler Eduard Reikel, von Freunden kurz Edu genannt. Edu war eine leere Schote. Sein Ehrgeiz erschöpfte sich darin, auf die große Chance zu warten.